Guten Tag, meine Damen und Herren. Ich hol hier. Und tanzen, wo, wo? Und tanzen, wo, wo, wo? Und tanzen, der Mann, du Mann. der Bassdrum.